Cookie Müller. Cookie. 7 Takes aus ihrem Leben. Cookie, cookie. Von Michael Farin und Zeitblom. Cookie was across between Tobacco Road and Hollywood B-Girl, the most fabulous woman I've ever seen. Somebody told Nan Goldin she was the same Cookie from the John Waters movies. That summer, she kept meeting her at the bars, at parties, and at barbecues with her family. Her girlfriend Sharon, her son Max, and her dog Beauty. Part of how they got close was through photographing her. Nan Goldin said, I was outside of her, and taking her picture let me in. Nan Goldin said, Cookie was a social light, a beauty, my idol. Baltimore 1949. In dem Jahr, in dem ich geboren wurde, 1949, wurde der Nordatlantikvertrag unterzeichnet. Die Holländer wurden aus Indonesien vertrieben und die erste russische Atombombe wurde zur Explosion gebracht. Na und wenn schon. Das alles geschah ja nicht in Amerika. Wem war es also wichtig? Mir jedenfalls nicht. Ich war zu klein. Mir war die Flanelldecke wichtig, auf der ich nackt unter einem norwegischen Ahornbaum in meinem Hinterhof in Baltimore saß. Mir war die Küchenspüle wichtig, in der ich ein Bad nehmen konnte, weil ich so klein war. Und mir war mein rechter Daumen wichtig, an dem ich lutschte. Irgendwie bekam ich den Namen Cookie, bevor ich gehen konnte. Mir war das egal. Sollten sie mich doch nennen, wie sie wollten. Das also war 1949. 1959 verbrachte ich im nur scheinbar ländlichen Baltimore County träge Sommermonate. Im Wald, hinter dem Haus meiner Eltern. In diesem Wald gab es eine eigenartige Bahnstrecke. Zweimal am Tag fuhr dort ein geheimnisvoller Zug durch einen Tunnel aus Bäumen und Kletterpflanzen. Um 1 Uhr mittags und dann nochmal um 3 Uhr nachmittags in der Gegenrichtung. Ich stieg dann oft auf einen Baum, der direkt neben der Strecke stand, und schaute von da hinunter auf den Schornstein der Lokomotive. Dabei senkte sich immer schwarzer Rauch auf meine weiße Dreiviertelhose. In der Richtung, in die der Zug fuhr, gab es meilenweit nichts anderes als ein Priesterseminar und eine Irrenanstalt. Also nahm ich natürlich an, dass zumindest einer der Güterwaggons voller Verrückter war, die ängstlich darauf warteten, eingewiesen zu werden. Und der andere Waggon konnte dann natürlich nur voller zukünftiger Priester sein, Studenten der Theologie, die ja, wie jeder weiß, öffentliche Verkehrsmittel benutzen müssen, da sie viel zu religiös sind, um eigene Autos zu fahren. Außerdem gab es noch einen Begleitwagen voller hemdloser Männer mit Karten in den Händen, die wahrscheinlich Strip-Poker spielten. Sie winkten mir zu. Gar nicht so viel später, Some things never change. An einem Sonntag starb mein Bruder. Es passierte an eben dieser Bahnstrecke. Er kletterte auf einem abgestorbenen Baum herum. Der Baum fiel auf ihn drauf. Es ging alles sehr schnell. Er war 14. Er hatte noch nicht viel erlebt. Und er sparte sich so eine Myriade von Problemen aller Art. Whenever you're depressed, change your hair color. Das Haar meiner Mutter wurde damals praktisch grau über Nacht. Nach einer Weile jedoch färbte sie schwarz. Some things never change, so change your hair color. Whenever you're depressed. 10 Jahre später, Anfang 1969, war ich in einer psychiatrischen Klinik in San Francisco. Alles, was man über psychiatrische Kliniken hört, ist wahr. Meine Mitbewohner hatten mich aus Verzweiflung einweisen lassen. Die Patienten basteln Papierpuppen und sie flechten Körbe. Spät nachts aber, wenn keine Ärzte in der Nähe sind, sind sie ausgelassen und haben eine Menge Spaß. Verrückte tun sich schwer damit, nachts zu schlafen. Wenn eine der nächtlichen Zusammenkünfte zu sehr außer Kontrolle geriet, packten die Türsteher die Lautesten aus der Gruppe, hoben sie hoch und warfen sie in eine Isolierzelle. Ich fand schon bald heraus, dass Isolationshaft nicht so romantisch ist, wie es klingt. Weil ich mich einmal in eine falsche Reihe gestellt hatte, erhielt ich versehentlich eine Elektroschockbehandlung. Sie haben bestimmt schon viele schlimme Dinge darüber gehört. Sie ist aber eigentlich gar nicht so schlimm. Ganz ehrlich, so schrecklich ist sie gar nicht. Im Grunde ist sie ziemlich angenehm. In meinem Gedächtnis zumindest merzte sie eine ganze Menge Erinnerungen aus. Some things never change. Nach ein paar Wochen sind sie wieder da. Nach 2 Monaten in dieser Klinik wurde ich in ein Krankenhaus in Maryland verlegt. Die Ärzte wollten, dass ich mich in der Nähe des Ortes aufhielt, wo ich das Licht der Welt erblickte, wo ich aufgewachsen war. Und so kam es, wie es kommen musste. Sie steckten mich ausgerechnet in die Klinik, die im Wald hinter dem Haus meiner Eltern lag. Dadurch fand ich immerhin heraus, dass der geheimnisvolle Zug, dessen Schlot mir früher meine Dreiviertelhose vollgerußt hatte, gar nicht bei der psychiatrischen Klinik hielt. 2-mal am Tag konnte ich ihn von meinem vergitterten Fenster aus vorbeifahren sehen. Irgendwie erdete mich sein Anblick. Er brachte mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Und langsam ging es mir dann auch wieder besser. So change your hair color whenever you're depressed. Weitere 10 Jahre später, ich war schon ein wenig in der Welt herumgekommen und nach New York gezogen, erhielt ich an einem verregneten Sonntag einen Telefonanruf von meiner Mutter. Sie sagte mir, mein Vater sei gerade gestorben. Sein Plymouth hatte ihn in der Garagenzufahrt überrollt. Also holte meine Mutter wieder die Flasche mit dem Haarfärbemittel heraus. Change your hair color whenever you're depressed. Baltimore 1962. Silikonherz. Ich hatte 2 Lover und ich schämte mich nicht. Der erste war Jack. Er war 17, ich 15. Sein schwarzes Haar war immer ganz eingeölt. Strähnen davon hingen spiralförmig in seine gelangweilten Augen. Jack besaß nur schwarze Kleidung. Und seine Zigaretten trug er in den nach oben gerollten Ärmeln seiner schwarzen T-Shirts. Um mit seinen Muskelpaketen anzugeben, die erstaunlich groß und fest waren für eine so dünne Person wie ihn. Einmal besuchte ich ihn im Krankenhaus. Er hatte eine ansteckende Hepatitis nebst Leberzirrhose, Resultat seines 4 Jahre langen Kampfes gegen den Alkoholismus. Er sah nicht allzu gut aus, ganz gelb im trüben Blau seines Einzelzimmers. Seine Besucher mussten Krankenhauskittel und Chirurgenhandschuhe tragen und Masken über Nase und Mund, was ihn wirklich deprimierte, weil alle so mürrisch ausschauten und finster. Meine Nase und meine Lippen waren die erste Nase und die ersten Lippen, die er seit 2 Wochen zu sehen bekam. Nachdem seine Mutter gegangen war, hatte ich aber nicht nur meine Maske und meinen Kittel heruntergerissen, sondern auch meine Hose. Ich sprang zu ihm in das Krankenhausbett. Ich hatte keine Furcht. Er war sehr krank, also richtig ansteckend, und er sah auch so aus, aber irgendwie sexy. Wie Bilder von Proust auf dem Totenbett. Und ich war verliebt. Er war von der Highschool geworfen worden, weil er echten Moonshine angeschleppt hatte, aus maisgebrannten Whisky, destilliert von seinem Onkel in West Virginia. In der großen Pause hatte er seine besten Freunde komplett besoffen gemacht und zudem seinen Lehrer für amerikanische Geschichte verprügelt, als der seinen Whisky wegkippen wollte. Jack hatte ein schwarzes Impala Cabriolet mit roten gesteppten Comfort-Ledersitzen, Rennnocken, einem Doppelauspuff, Slicks, einem Überrollbügel, Laker-Auspuffrohren, großen vom Rückspiegel hängenden Plüschwürfeln und natürlich einem Vierganggetriebe mit Bodenschaltung. Er trank Slow Gin oder Laird's Applejack oder manchmal, wenn er nichts anderes finden konnte, Thunderbird. Er lutschte Bennies wie Bonbons. Kreuzung nannte er sie, wegen dem X, das auf ihnen drauf war. Gloria. Im Matheunterricht saß sie drei Reihen vor mir. Von hinten betrachtete ich ihre Frisuren. Jeden Tag waren sie anders. Topierte Hochfrisuren. Barrel Curls. Pixie. Airlifts. Flips. Pixies, Flips. French Twist. Habanan. Bubbles. Bubbles. Double Bubbles. Double Bubbles. Toil and Troubles. Double Bubbles. Was ich am liebsten an ihr mochte, war, wie ihre Kopfhaut unter dem ganzen Frisierten und Herumtupierten durchschien, als sei ihr Kopf eine Mango. Und erst ihre Locken, die sie mit farblosem Nagellack direkt neben ihre Ohren geklebt hatte. Ihre Fingernägel hatte sie bis zur Nagelhaut abgekaut. Ich mochte sogar die Warzen und die Nikotinflecken auf ihren Zeige- und Mittelfingern. An ihr war das alles so, so himmlisch. Wenn Jack wegen seiner andauernden Prügeleien blutig geschlagene Augen hatte, verbrachte ich die Nächte bei Gloria, blieb dann so manches Mal das ganze Wochenende bei ihr. Ich schlief im Fertighaus ihrer Eltern, in ihrem Bett. Anfangs fummelte sie an mir herum. Just pretend I'm Jack. Tu einfach so, als ob ich Jack wäre. Just pretend I'm Jack. Aber schon bald musste ich nicht mehr so tun, als ob sie Jack wäre. Wir waren einfach die besten Freundinnen. Wir mit unseren brennbaren Frisuren eingesprayt, mit Haarfestiger und so weit hochtupiert wie möglich. Wir trugen die engsten schwarzen Röcke, so eng, dass wir kaum gehen konnten. Schwarze Strümpfe, weiße Blusen mit Rüschenkrägen und Ärmelaufschlägen. Darunter spitz zulaufende BHs und Stilettos mehr als 10 cm hoch. Leuten wurde schwindelig, wenn sie uns sahen. Auf unseren Absätzen klapperten wir die Flure der Highschool hinunter. Wenn Jack wieder einmal im Krankenhaus war, schleppten wir gemeinsam Jungs ab. Wir rauchten eine Menge Zigaretten, Klebstoffschnüffeln machten wir auch und wir tranken Codein-Terpenhydrat-Hustensaft, um einen Schwips zu kriegen. Ich hörte auf, mit Jack zu gehen und zog den Ring mit seinen Initialen vom Finger, als er wegen eines Bruchs in den Knast musste. Den Kontakt zu Gloria brach ich ab, als sie schwanger wurde und Ed zu heiraten beschloss, ihren langjährigen Freund, von dem sie immer sagte, dass sie ihn nicht annähernd so liebte wie mich. Als ich Jahre später Jack einmal wieder traf, war er auf Meth. Wegen seiner Leber konnte er einfach nichts mehr trinken. Ja, und Gloria? Dieses Mädchen, diese Tochter einer Glühbirne, sie war gestorben, als sie sich für ihre kleinen Titten Silikoninjektionen verabreichen ließ. Das Zeug verteilte sich in ihrem ganzen Körper, hatte schon bald jeden Zentimeter ihre Haut mit winzigen Klumpen durchsetzt, bis es schließlich in ihre Lungenarterien und in die Aorta gelangte und sie an einem Silikoneherzen starb. Haight Ashbury, San Francisco 1967. Ich ging leise ins Badezimmer, um die 11 Leute nicht zu wecken, mit denen ich zusammen wohnte. Ich legte mein Augen-Make-up auf. Es war eine Rückkehr zu der Zeit, als ich das Make-up noch dick auftrug und mir das Haar tupierte. Niemand sonst im Haight trug Augen-Make-up. Gelegentlich vielleicht eine neonfarbene Blume oder ein drittes Auge auf der Stirn, aber definitiv kein Augen-Make-up. Dann ging ich hinaus auf die Haight Street, um nach etwas Neuem zu suchen. Das Erste, das ich sah, war ein schwarz angemalter Bus, auf den jemand, der geistig zurückgeblieben sein musste, in Goldfarbe die Worte Hollywood Productions in Hollywood fehlte ein L gekritzelt hatte. Ein langer Fettarsch saß auf den Treppen des Busses. Ich bat ihn um eine Zigarette, einfach nur, um ins Gespräch zu kommen. Und wie wär's mit einem Joint? Ich stieg also ein, setzte mich zwischen Dekokissen mit Paisley-Muster, unbezogene Matratzen und hängende Sandkerzen. Alles da drin war in Himmelblau ausgemalt mit roten Spritzern. 5 oder 6 Mädchen saßen, lagen herum. Sie schienen in meinem Alter zu sein, wirkten aber jünger. Lag es an ihren teilnahmslosen Augen oder an ihrem kleinen Mädchengeplapper? Sie sahen langweilig aus, aber angezogen wie Hippies. Enten waren sie, die sich wegen einem Korn anschnattern. Ich fühlte mich sofort überlegen. Hier stimmte etwas nicht. Nicht funktionierende Synapsen vielleicht oder Gehirnelektroden mit niedriger Wattleistung. Komm doch einfach mit. Wir fahren die Küste rauf und runter. Alle hielten das für eine gute Idee. Ich hatte sie gerade mal vor 3 Minuten kennengelernt. Ich versuchte mir vorzustellen, wie ich die Küste mit ihnen rauf und runter fuhr. Dabei gefror mir das Blut. Gleich nach der Entwöhnung von der Muttermilch direkt vom Wonder Bread und den Cheese Doodles ihrer Eltern waren diese Leute bei Peace und freier Liebe gelandet. Sie waren wohl deshalb auf diese eklige Weise enthusiastisch. Ich denke nicht, sagte ich. Du solltest echt warten, bis Charlie aus dem Laden zurückkommt und dich dann erst entscheiden. Charlie ist wirklich irre und so spirituell. Er ist da drin und kauft Orangen für uns. Sie zeigte auf einen Obstladen. Ich wartete noch eine Weile, aber dann entschied ich mich zu gehen. Jahre später, als ich The Family las, erinnerte ich mich wieder an diesen Bus. Und auch an die Mädchen. Squeaky Fromm. Squeaky Fromm. Squeaky. Susan Atkins. Susan Atkins. Mary Brunner. Mary Brunner. Ich hatte Charles Manson um gerade mal 5 Minuten verpasst. The sky dark with frisbees, kites and seagulls. Als nächstes begegnete ich einer Ansammlung von Frauen. Als ich mich ihnen näherte, konnte ich hören, wie die Blonde in der Mitte der Gruppe gerade die Vorzüge von Jimi Hendrix anpries, mit dem sie die Nacht zuvor gefickt hat. Susan Atkins. Wie albern. Ich hatte in der Nacht davor mit ihm gefickt. Mary Brunner. In the sky dark with frisbees, kites and seagulls. Ich ging weiter bis zum Golden Gate Park. Wie üblich war der Himmel über Hippie Hill ganz finster vor lauter Frisbees, Drachen und Möwen. You really should wait for Charlie to come back. Hunderte von Hippie-Hunden bellten und liefen über im Gras liegende Leute. In der dicken Luft hing der Geruch von Marihuana, Patchouliöl, Jasminweihrauch und Eukalyptusbäumen. Schwarze spielten auf Kongas und Flöten. Weiße spielten auf Mundharmonikas und Gitarren. Es war so überfüllt wie Coney Island am 4. Juli. The sky dark with frisbees, kites and seagulls. So gegen Mittag legte ich einen Zwischenstopp in der Page Street Nummer 1826 ein, meiner Wohnung. Da war gerade eine LSD-Zukork-Party im Gange. Es war die Art von Party, die nur da passierte, wo ein Acid-Dealer wohnte. Das Ziel der Party war es, LSD-Pulver in Gelatine-Kapseln zu füllen. Weil man LSD aber auch durch die Haut aufnimmt, wurden dabei alle ganz schön high. Die Party lief im Schichtbetrieb ab. Wenn jemand zu high war, um weiterzumachen, übernahm eine andere Person. Ich setzte mich vor einen Berg aus weißem Pulver. Nachdem ich ungefähr 300 Kapseln gefüllt hatte, spürte ich sie, die LSD-Woge. Meine Finger machten nicht mehr, was ich wollte. Und jemand anderer nahm meinen Platz ein. Ich aber ging wieder hinaus auf die Straße. He's in there buying oranges for us. Wasser umhüllt. Kein Weiter. Kein Anfang. Immer weiter. Schwarz. In der Finsternis. Mattes Licht. Kein Ende. Schwarz. Des Highways. Kein Ende. Mattes Licht. Schwarz. Ein Pool, schwarz gestrichen von im nimmerwachen Licht. Ein Pool, schwarz gestrichen von im nimmerwachen Licht. Ein Pool, schwarz gestrichen von im nimmerwachen Licht. Ein Pool, schwarz gestrichen im matten Licht. Kein Anfang, schwarz, kein Ende im matten Licht. Kein Anfang, schwarz, kein Ende im matten Licht. Ein Pool, schwarz gestrichen im matten Licht. Immer weiter, schwarz, immer weiter, immer weiter. Immer weiter, schwarz, immer weiter, immer weiter. Immer weiter, schwarz gestrichen. Immer matten Licht. Ein Pool, schwarz gestrichen. Immer matten Licht. Immer weiter, schwarz gestrichen. Immer matten Licht. Kein Alter. Immer weiter, schwarz gestrichen. Mount Tamalpais, San Francisco, 1967. Wir wollen jetzt ein bisschen Spaß haben, Cookie. Lass uns zum Mount Tamalpais fahren, um einen von Belzebubs Dienern zu beschwören. Mount Tamalpais. Warum nicht, Patrick? Nichts wie los. Mount Tamalpais. Entirely too dark. His summit. Entirely too dark. Auf dem Gipfel des Mount Tamalpais war es dunkel. In dieser Nacht schien kein Mond. Bäume. Felsen. Selbst meine Füße unter mir. Alles völlig verzerrt. Wie nach einer Invasion von Geistern schien alles in eine wellenförmige Bewegung versetzt. Wir waren umgeben von Schemen. Patrick öffnete seine Tasche. Er holte einen Blutstein-Talisman heraus. A bloody talisman. Ein Gefäß mit Blut. A jar of blood. A black handle. Ein Messer mit schwarzen Griff. A bag of herbs. The hooves of a goat. Ein Beutel mit Kräutern. A black book. A foot die Hufe einer Ziege. A 9-foot circle. Und ein schwarzes Buch. Pentacles in the dirt. Dann begann er, einen Kreis mit einem Durchmesser von 9 Fuß und ein paar Pentagramme in die Erde zu kratzen. Stell dich in die Mitte des Kreises, Cookie. Hierhin. Das ist der geschützte Punkt. Da kann dir nichts passieren. Ich dachte nur, wenn das wirklich der geschützte Punkt ist, warum steht dann Patrick nicht neben mir? Er fing an, aus dem schwarzen Buch zu lesen. Als ich gerade begann, mich zu entspannen, wie lächerlich das alles doch war, glaubte ich, in einiger Entfernung zu hören, wie etwas auf uns zuzulaufen begann. Ich hörte Schritte und eine kreischende Stimme. Halb Mensch, halb Tier. Das bildete ich mir nicht ein. Vielleicht war es ein großer verletzter Vogel, der nicht mehr fliegen konnte. They told me to stand. They told me to stand. Doch die Angst war stärker als jede Vernunft. Mir war so kalt. Sicher war ich aschfahl. Die Härchen auf meiner Haut stellten sich auf und wiegten sich wie Weizen im Wind. Patrick an, der ganz offensichtlich nicht mehr Herr der Lage war. Er sah aus wie jemand, der gerade ausgeweidet wird. Ich hielt es nicht mehr länger aus. Niemand mit einem Funken Verstand wäre dort länger stehen geblieben. Niemand. Also rannte ich los. Ich rannte los, ließ Patrick in einer Staubwolke zurück, wie der Roadrunner in den Cartoons. Ich rannte. Schneller als je zuvor in meinem Leben. Ich rannte, sprang ins Auto, startete und schoss den Berg hinunter. Mit quietschenden Reifen. Durch die engen, gefährlichen Kurven. Raste mit vollem Tempo zur Golden Gate Bridge. Als ich endlich die Lichter der Brücke sah, schienen sie zu schmelzen. Die Häuser auf der anderen Seite lösten sich gerade auf. Die Straße hob und senkte sich. Wie bei schwerem Seegang. Wie bei Sturm auf dem Meer. Ich wollte die Leute in den Wagen, an denen ich vorbeifuhr, warnen. Doch sie sahen alle aus wie Zombies. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass ich nicht allein war. Dass etwas bei mir war. Hinter mir. Vor mir. Vor mir? In mir. Was it my voice? I felt my body cold. Suck cold. The little hairs rose. I heard a screeching voice. Heard a screeching voice. A big sightless, always. Kept kneeling, kept Not even that flightless, wounded bird, but someone. Was it his summit? Mountain Tamil Pass. Was it his summit? Flamingos, Baltimore, 1972. Kann mir einer sagen, was das Schlimmste ist, das mir passieren kann? Wenn ich die Hundescheiße wirklich esse. Vance Smith, der Maskenbildner, schminkte gerade Divines Gesicht. David Lockery brachte dessen blaue Haare in Form und trank Kaffee. Mink setzte ihre Kontaktlinsen ein. Bonnie las die Baltimore Sun. Und ich versuchte, mir meinen Dialog zu merken. Wir alle warteten in den Kulissen auf John Waters, der gerade Außenaufnahmen machte. Es stand natürlich außer Frage, dass Divine die Hundescheiße essen würde. Er war ein Profi. Es stand so im Drehbuch, also würde er es tun. Allerdings wussten nur einige wenige Leute, die mit Pink Flamingos zu tun hatten, etwas von der Scheiße-Essen-und-Grinszene am Ende des Films. John wollte damit möglichst lange hinter dem Berg halten. Vielleicht hatte er Angst, dass ihm ein anderer Filmemacher zuvorkommen und ihm den Preis für den Scheiße im Filmessen Pionierstatus wegschnappen würde. Zu viel Mundpropaganda vorab hätten zudem die Überraschung für die Kinogänger vermindert. Ich mache das schon, wenn es mich nicht umbringt. Tu so, als ob es Schokolade wäre. Es gibt so viele tapfere Menschen auf der Welt. Die, die auf den Mount Everest steigen. Und diejenigen, die in den Kohlebergwerken von Kentucky arbeiten. Die, die als Astronauten in den Weltraum fliegen. Und diejenigen, die nach Perlen tauchen. Aber wenige sind so tapfer wie die Schauspieler, die mit John Waters arbeiten. Ruf am besten gleich einen Arzt an, das beruhigt. Ja, die meinen, macht das doch. Bei einem Krankenhaus, am besten beim John Hopkins. Nun wähl schon, ruf in der Pädiatrie an. Sag ihnen, dass dein Sohn gerade Hundescheiße gegessen hat. Schau, was sie sagen. Mein Sohn hat gerade versehentlich Hundekot gegessen. Was kann denn da passieren? Okay. Was sagt er? Gut. Danke. Und? Er klang nicht sehr alarmierend. Er sagte nur, dass ich sehr vorsichtig sein solle. Der weiße Wurm, sagte er. Was soll das denn heißen? Bandwürmer. Naja. Klingt nicht allzu gefährlich. Du musst sie ja nicht schlucken. Ich soll den Hund untersuchen lassen. Von einem Tierarzt. John macht das schon. Was für eine Art Hund ist es denn? Ein Zwergpudel. Divine schlagt John noch vor, den Take in zwei Einstellungen zu drehen. Erst tut der Hund seine Pflicht. Schnitt. Man ersetzt die echte Scheiße durch nachgemachte Scheiße. Divine isst sie. Schnitt. Nein, nein. Alle würden wissen, dass die echte Scheiße durch falsche ersetzt wurde. Ich muss sie einfach mit der Hand direkt von der Straße schaufeln und sie essen, solange sie noch warm ist. Ja, so ist das nun mal im Showbiz. 25. September 1971. Die Geburt von Max Müller. Hunde heulten. Es tat so weh. Lachvögel kreischten. Es tat so weh. New Jersey, 1978, 1979. Oben ohne Go-Go-Tänzerin ist nichts gewesen, was ich unbedingt in meinem Lebenslauf haben wollte. Aber ich hatte mich nach Arbeit umgesehen, nach etwas, das es mir ermöglichte, die Rechnungen zu bezahlen. Während ich die ersten Schritte beim Entwerfen von Kleidern machte, nach Filmrollen Ausschau hielt und schrieb. Aber ich hatte noch genau 37 Dollar. Mit so einem Betrag kommt man in New York nicht allzu weit. Besonders dann nicht, wenn man ein Kind hat. Floor Dancing zu machen, war nun wirklich nicht mein Ding. Mit den Hüften zu wackeln, während man auf der Tanzfläche liegt. Oh Mann. Mehr Trinkgeld hätte ich schon bekommen. Die Mädchen, die Floor-Dancing machten, haben immer ganze Packen von 1-Dollar-Scheinen in ihren G-Strings. Sie tragen das Geld wie ein winziges, grünes Fransentütü, das um ihre Hüften flattert. Alle Mädchen brachten für ihre halbstündigen Sets ihre eigenen Bodenmatten mit auf die Bühne. Sie entrollten ihre Pelzimitate, legten sich darauf und fingen sofort an, sich zu schlängeln. Mir kam das so hirnverbrannt vor. Auf einer dreckigen Bumsmatte aus Acrylfasern in Zuckungen zu verfallen. Und das auf einer Bühne, die üblicherweise nicht mehr als eine windige, nicht besonders stabile Plattform von der Größe eines Esstischs ist. Während einsame Männer mit versteinerten Gesichtern im Kreis drumrum sitzen, sich an ihren überteuerten Getränken festhalten und angespannt dieses zuckende weibliche Fleischpaket betrachten. Nein, das war nichts für mich. Ich tanzte einfach auf meinen zwei Beinen. Eine Go-Go-Freundin hatte mich auf das Tanzen gebracht. Sie nannte mir den Namen ihres Agenten und ich bekam den Job. Agent kam direkt aus einem billigen 50er-Jahre-Gangsterfilm, italienischer Einwanderer der zweiten Generation. Der gut aussehende Typ von vor 20 Jahren, Nicky Hemd aus Polyester und mit ausgestelltem Kragen, Pasta-Bauch, jede Menge Ringe an den Wurstfingern. Er saß in einem speckigen, mit Zigarrenrauch gefüllten Büro, Tussenbilder an den Wänden, klingelndes Telefon. Jeden Montag war der Laden vollgestopft mit Mädchen, die ihre Buchungen für die nächste Woche erhielten und ihre Schecks abholten. Er nannte jedes seiner Mädchen Sweetheart or Honey. Damit lag er nicht ganz falsch. Alle hatten erfundene Namen wie Jujubee, Chichi, Coco, Sugar Plum, Dumpling, Bonbon, Sweetie Pie. Im Grunde war das kein so fürchterlicher Job. Ich war da einfach, machte meine Gymnastikübungen und wurde dafür bezahlt. Ich war nie besser in Form. Straffe Pobacken, starke Beine, flacher Bauch. Ich fragte mich damals immer, warum nicht jede Frau Go-Go-Tänzerin sein wollte. Und ich wusste natürlich die Antwort. Die Go-Go-Bars von Manhattan waren wirklich schmierig. Manchmal wollten die Besitzer, dass man mit den Widerlingen in ein Hinterzimmer ging und ihnen mit der Hand einen runterholte. Sie brachten die Gäste dazu, kleine, unverschämt teure Flaschen mit Champagner zu kaufen. Einige Manager verlangten zudem, dass man flashte, seine Muschi zeigte. Obwohl sie wussten, dass man dafür in den Knast wandern konnte. Ich arbeitete im Pretty Purple Pussycat in der Tagesschicht. War abwechselnd eine halbe Stunde dran und hatte eine halbe Stunde frei. Taffy und ich tanzten in derselben halben Stunde auf einander gegenüberliegenden Bühnen. Taffy wälzte sich auf ihrem Bartvorleger herum. Alle Gäste waren bei ihrer Bühne und begafften sie. Sie hatte überall einen Haufen Geldscheine stecken, meistens einer, aber wenn jemand wollte, dass sie flashte, tat sie es für einen Fünfer. Ich auf der anderen Bühne mühte mich mit Salti, hohen Kicks und dreifachen Punktumdrehungen ab. Niemand warf mir etwas zu. Süße, ich habe gesehen, wie du dir da drüben den Arsch aufgerissen hast. Aber du kriegst kein Trinkgeld. Da schau, ich habe einen Haufen Geld und ich muss nicht allzu hart arbeiten, um das zu verdienen. Sie zündete sich eine Zigarette an, legte ihre Revlon Sherry's in the Snow Lippen an mein Ohr. Hör mal, diese Kerle wollen das nur mal anschauen. Ich glaube, ich würde mich wie ein Arschloch fühlen. Ach Scheiße, vergiss es. Willst du Geld verdienen oder nicht? Im nächsten Set probierst du es aus. Lieg einfach da und schau ihnen in die Augen dabei. Sonst funktioniert es nicht. Im nächsten Set nahm ich mein Schultertuch mit auf die Bühne und legte es auf den Boden. Ich kam mir dumm vor, aber ich stieg auf das Tuch und schaute die Decke an, während ich eine dieser kalten Jane Fonda-mäßigen Trainingseinheiten machte. So funktioniert es nicht. Schau ihnen in die Augen. Nach einer Weile funktionierte es. Die Männer fingen an, die einer hinzublättern. Das veranlasste mich, immer mehr Sex in die Trainingseinheiten einzubauen. Und ich schlängelte mich auf der gesamten Plattform wie ein brünstiger Aal. Und am Ende eines jeden Sets hatte ich $20 oder $30. Wow, was für ein Job. Die Berlinale, Berlin, 1981. Ich hatte beschlossen, mit der Künstlerin Beth Channing und dem Filmemacher Amos Poe zu den Berliner Filmfestspielen zu fliegen. Die ganze Zeit über, die wir über den Atlantik geflogen waren, war ich wegen meines Drogenvorrats, den ich in meinem übermäßig gut gepolsterten BH bei mir trug, nicht nervös gewesen. Jetzt aber, als ich all die uniformierten Sicherheitsleute mit ihren Maschinenpistolen sah, wurde mir ganz anders. Dennoch, ich rechnete mit einer kleinen Verzögerung mit mir nicht, zumal Amos und ich nicht wussten, dass Beth in einer der Filmbüchsen Marihuana transportierte. Den Leuten vom Zoll war, zu unserem Pech, die Masche mit den Blechbüchsen nicht ganz neu. Sie stürzten sich geradezu darauf und dann kam Leben in die Bude. Hunde und Polizisten wirbelten herein, Dobermänner in Sadomaso-Montur und alternde Hitlerjungen in Uniform, die ihre Fingerknöchel knacken ließen, wie Metzger die Flügel von Hühnerküken zerbrechen, während in unseren Köpfen Fantasiebilder von Gaskammern tanzten. Ich begann mit dem Resopal-Fußboden zu verschmelzen. Um meine Füße bildete sich eine Pfütze aus Schweiß. Immerhin hatte ich Haschisch, Heroin, MDA und Kokain dabei. Alles nur in kleinen Mengen, wirklich nur ganz wenig. Doch das weit gefächerte Potpourri, dachte ich mir, würde, wenn erst entdeckt, wohl doch für Aufsehen sorgen. Ich wollte gestehen, wollte das Handtuch werfen. Das Winseln aber blieb mir im Halse stecken. Meine Stimmbänder waren starr vor Schreck. Mit dem Marmorgrinsen einer Idiotin stand ich da. Und über meinen Körper breitete sich die Gänsehaut des Entsetzens aus, als plötzlich eine großbusige Kampflesbenpolizistin in voller Foltermontur und mit weißen Handschuhen erschien, um mich einer Leibesvisitation zu unterziehen. Man kann sich denken, in welchem Zustand ich mich befand. Eine stressigere Situation war kaum vorstellbar. Und es war absurd, wie sehr ich schwitzte. Erinnern wir uns daran, dass mein gesamter Drogenvorrat im BH steckte. Zwischen den beiden die Titten konturierenden Schaumstoffpolsterungen hatte ich geschickt einen Druckverschlussbeutel aus Plastik eingefügt. Genug Stauraum für das, was ein Star des Underground-Films für seine persönlichen Bedürfnisse ebenso braucht. Zu jener Zeit war ich eine schmächtige Person. Mit diesen enormen Schwindelbrüsten aber sah ich sperrig und oberweitenlastig aus. Der Blick der prallen Kampfmaschine begann sich an meinem BH festzubeißen. Ich zog ihn aus. Meine jämmerlichen Titten hüpften hervor. Ich glaubte sogleich, einen Hauch weiblichen Mitgefühls zu spüren. Ich tat ihr richtig leid. Hatte ich doch mein Geheimnis vor ihr enthüllen müssen. Das Geheimnis meiner kleinen Titten. Um mich nicht noch mehr zu demütigen, fasste sie den BH nicht einmal mehr an. Untersuchte ihn auch nicht. Sie wollte mich nicht noch mehr in Verlegenheit bringen. Sogleich und auf der Stelle dankte ich Gott und hörte in demselben Moment auch auf zu schwitzen. We're calling the police. 3 Tage vor Ende des Festivals begegnete ich Udo Kier. Du solltest besser aus deinem Hotelzimmer verschwinden, sagte er. You gotta pay the bill. Ich eilte zum Hotel. We're calling the police. Ich packte in Lichtgeschwindigkeit, stopfte meine Sachen in die Tasche. No way sneaking out the front. Es musste irgendwo einen Notausgang geben. A fire exit. Ich warf die Riegel zurück. Only to find a 10-foot wire mesh fence. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ich warf meine Tasche über den Zaun und kletterte an ihm hoch. Did I have any underwear on? Der Stacheldraht riss meinen blauen Lederrock bis zur Hüfte auf. Der Zaun schwankte unter meinem Gewicht. Ich sprang hinunter und stand vor einer schier unüberwindlichen Mauer. Wer war ich also? In Berlin. Mit zerrissenem Rock und zerfetzten Strümpfen. Eine Göttin des Undergrounds. My adrenaline, return airplane. My adrenaline, return airplane. My adrenaline, return airplane. My adrenaline, return airplane. No way of sneaking out the front. My adrenaline, return airplane. My adrenaline, return airplane. My adrenaline, return airplane. No way of sneaking out the front. There's no stopping now. There's no stopping now. There's no stopping now. There's no stopping now. There's no stopping now. There's no stopping now. Threw my bag over the wire mesh fence and scaled it with 5-inch heels. 5-inch heels. There's no stopping now. 5-inch heels. There's no stopping now. Ripping my blue leather shirt up to the hip on the bobs at the top. Threw my bag over the wall. Took a few trials scaling it. Return airplane. No way run. Cookie! Cookie! Seems like she sneaked out the back. Mein Freund Gordon Stevenson war ein Filmemacher und auf einem guten Weg. Mit seiner Frau Mirielle als Hauptdarstellerin hatte er bereits den Film Ecstatic Stigmatic gedreht. Doch Mirielle starb bei einem Autounfall. Und Gordon wurde plötzlich dünner und dünner. Wir dachten, es ist die Trauer wahr. Bis schließlich AIDS bei ihm diagnostiziert und er in ein Krankenhaus eingewiesen wurde. Er wollte nicht besucht werden. Doch wir telefonierten jeden Tag, bis er mir einen Brief schrieb. Liebe Cookie, ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass es irgendwo ein Paradies gibt. Und obwohl ich denke, dass es wirklich weit entfernt ist, weiß ich, weiß ich, weiß ich, dass ich dorthin kommen werde. Und wenn ich dort bin, wirst du einer der ersten Menschen sein, denen ich eine Postkarte mit einer genauen Beschreibung schicken werde. Und eine Landkarte, um es zu finden. Mut, Brot und Rosen. Gordon. Cookie Müller. 7 Takes aus ihrem Leben. Von Michael Farin und Zeitblom. Mit Katrin Angerer. Merit Becker. Nadeshda Brennecke. Melika Furutan. Anne Rattepolle. Lilith Stangenberg. Und Alexandra Marisa Wilke, sowie Blixer Bargeld, Genesis Breyer P. Orridge und Lars Rudolph. Gitarre Jochen Arbeit, Bass Zeitblom, Drums Achim Färber, Trompete Lars Rudolph, Komposition Zeitblom, Ton und Technik Boris Wilsdorf, Realisation Michael Farin, Zeitblom. Eine Produktion für den WDR 2013. Redaktion Isabel Platthaus.